Hey. Yo, yo, yo. Er ist der King, Hustensaft Jüngling. Der Boss. Ey. Es wird Zeit, ein bisschen Real Talk zu spitten. Ey. Einige Leute werden die Wahrheit sicher ungern hören. Cheer. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ihr seid alle schlecht. Eure Fans sind dumm. Ihr lacht mich aus, doch ich mach mit euren Bitches rum. Ihr habt keinen Style, ihr habt keinen Plan. Ich pop mir noch ein Teil und komm mit dem Masterplan. Ihr seid alle schlecht. Eure Fans sind dumm. Ihr lacht mich aus, doch ich mach mit euren Bitches rum. Ihr habt keinen Style, ihr habt keinen Plan. Ich pop mir noch ein Teil und komm mit dem Masterplan. Ihr seid alle schlecht. Ich hol deine Bitch und hab dann mit dir Sex. Bitch, ich bin fame, als wär ich famous Dex. Mach mich auf Gangster, dein Dad gibt dir Hausarrest. Ja, ich hab deine Frau verletzt, weil sie dich ficken wollte. Zünde den Blunt im Studio an und steck dann in einer dicken Wolke. Am Ende vom Tag bin ich unzufrieden. Ich habe lange genug geschwiegen. Schlechte Musik ist am Starten. Es ist an der Zeit, diese Lappen jetzt niederzuschießen. Ich werde Germany verändern. Will meine Sendezeit auf allen Sendern. Trage die Brille mit goldenen Rändern. G.U.D.G. keiner kommt an mein Camp ran. Diese Rapper kann ich rappen. Ich werde die Musikindustrie rapen. Leute da draußen, sie haten. Doch ich hab keine Zeit, sonst würdet ihr sterben. Rap-Journalisten sind arme Studenten. Wollen mich blackballen, doch es wird nicht so enden. Ich treibe euch in die Insolvenz. Euch und eure schwulen Fans. Du sagst, du hast Ahnung, warum trägst du Vans? Meine Kette, sie glänzt. Will einen Bentley Coupé und keine Mercedes-Benz. Das hier ist ein Statement vom King. Bald kauf ich mir eine Partie, bring. Bin in deiner Bitch drin. Ihre Pussy schmeckt nach Pfefferminz. Ihr seid alle schlecht. Eure Fans sind dumm. Ihr lacht mich aus, doch ich mach mit euren Bitches rum. Ihr habt keinen Style, ihr habt keinen Plan. Ich pop mir noch ein Teil und komm mit dem Masterplan. Ihr seid alles schlecht, eure Fans sind dumm. Ihr lacht mich aus, doch ich mach mit euren Bitches rum. Ihr habt keinen Style,